In den letzten Umfragen im Juli hatte Tsipras noch Spitzenzustimmungswerte. Sein Rückhalt in der Bevölkerung scheint groß zu sein, obwohl er politisch eine 180-Grad-Wende hingelegt hat. Jetzt, einen Tag nach seinem Rücktritt, haben aber viele Griechen auf Athens Straßen kein Verständnis für seinen Schritt. Ich denke nicht, dass die Entscheidung, Neuwahlen anzustreben, richtig war, weil wir in der momentanen Situation Neuwahlen vermeiden sollten. Um seine eigene Position zu festigen, hat Tsipras Neuwahlen ausgerufen. Wenn er gewinnt, vermutlich, hat er freie Fahrt. Ich denke nur, dass zu viele Wahlen einen negativen Einfluss auf unser Land haben werden. Yannis ist Buchhalter. Der 29-Jährige sieht Tsipras Rücktritt auch kritisch. Ich denke, die Entscheidung wird das Land verärgern. Ich glaube, die müssen ernsthafter sein und ihre Verantwortung sehen. Programmierer Christianos Misalidis hingegen kann Tsipras Schritt gut nachvollziehen. Tsipras hatte keine andere Wahl. Entweder hätte er eine Regierung der nationalen Einheit gebildet oder eben Neuwahlen. Er konnte nicht weiter auf die Stimmen der Opposition vertrauen, um Gesetze durchs Parlament bringen zu können. Da seine eigenen Parteimitglieder ihm nicht geholfen haben, musste er etwas tun, damit die Regierung überlebt. Im Moment ist es so, als ob wir gar keine Regierung hätten. Am Vormittag hat sich der linke Flügel der Syriza-Partei von Tsipras endgültig losgesagt und eine eigene Parlamentsgruppe gebildet. Das war so erwartet worden. Bevor es aber Neuwahlen geben kann, müssen erstmal die Chefs der beiden größten Oppositionsparteien versuchen, eine Regierung auf die Beine zu stellen. Dem Vorhaben werden aber kaum Chancen eingeräumt. Im Moment stehen in Griechenland alle Zeichen auf Neuwahlen, und zwar am 20. September.